Deutschlandfunk Kultur Tonart. Rein farblich hätten die britische Band Blood Red Shoes und die White Stripes hervorragend harmoniert. Beide Bands, ein Duo aus Mann und Frau, bei beiden in Klamotte, aber auch auf Bandcovern, Albumcovern, die Vorlieben für die Farben Rot, Weiß und Schwarz. Die gleiche Vorliebe für rohen Sound mit reduzierter Instrumentierung. Beide Bands haben sie aufgelöst. Auch eine Gemeinsamkeit. Bis dahin, jetzt also mit den Ähnlichkeiten, aber ab jetzt machen wir nur noch mit den Blood Red Shoes weiter. Die sind nämlich wieder zusammen und haben eine neue Platte. Get Tragic. Christoph Reimann hat mit dem Duo gesprochen. I think they call it burnout. Yeah, I think we've just been touring non-stop since we were teenagers. Sie nennen es Burnout. Stephen Ansell und Laura Mary Carter von den Blood Red Shoes. 2014, nach dem vierten Album und der Tour dazu, hatten sie das gemeinsame Projekt gegen die Wand gefahren. Als die Dinge anfingen, schlecht zu laufen, haben wir noch versucht, gegenzusteuern. Aber das hat es nur noch schlimmer gemacht. Wir haben so ziemlich jeden gefeuert, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Wir haben unseren Plattenvertrag nicht verlängert. Dann haben wir Leute engagiert, die schrecklich waren. Schlimmer als alles andere. Es wurde immer mieser, bis wir irgendwann dachten, meine Güte, wir sind echt tragisch. We're a goddamn tragedy. Get Tragic. Die Tragik ist jetzt Namensgeber der neuen Platte. Das passt, zumal Carter und Ansell die Schuld für die Bandprobleme beim jeweils anderen gesucht haben. Zwangsläufig brauchten die beiden Abstand voneinander. Stephen Ansell blieb in der alten Heimat, in Brighton, produzierte für andere Bands. Und Laura Mary Carter verliebte sich in Los Angeles und arbeitete für Rihanna. Having to like write lyrics for and melodies for Lyrics für jemanden wie Rihanna zu schreiben war eine große Herausforderung für mich. Man muss sich total umstellen. Aber es hat mir auch geholfen. Ich habe zum Beispiel gelernt, anders zu singen. How to sing differently. Und jetzt will Stephen Ansell im Opener des neuen Albums sogar ein bisschen R&B raushören. Vielleicht mit ein bisschen Fantasie. Die Wiederannäherung verlief dann slowly. Langsam, sagt Stephen Ansell. Und Laura Mary Carter fügt hinzu, die Entscheidung, es wieder gemeinsam zu versuchen, kam, nachdem es mit den anderen nicht richtig geklappt hat. Nachdem äußere Einflüsse der Band geschadet haben. Das hat uns zusammengeschweißt. Da hieß es wieder, Stephen und ich gegen den Rest der Welt. Again, it was like Steve and I versus the world. Die Zeit der Trennung jedenfalls war musikalisch ein Glücksfall. Auf Get Tragic kommen zum ersten Mal im großen Stil Synthesizer vor. Dazu eine dichte Pop-Produktion mit Samples und Loops. Das funktioniert erstaunlich gut, selbst wenn die Dringlichkeit der frühen Songs weg ist. Natürlich werden die großen Bands der Rockmusik auch 2019 wieder Stadien füllen. Aber nie waren die Kritiker so laut, die dem Genre Sexismus vorwerfen. Die Blood Red Shoes standen schon immer für ein anderes Rockversprechen. Als gleichberechtigtes Duo aus Mann und Frau. Ansell, der auch mit Anfang 30 noch aussieht wie ein Teenager. Und Carter mit ihren breitbeinigen Gitarrenposen. Aber die Klischees des Genres, die Engstirnigkeit der Leute, das haben auch sie zu spüren bekommen. Vor 10 Jahren erzählte Laura Mary Carter in einem Interview, ich kriege viele E-Mails von Leuten, die mich fragen, weshalb ich E-Gitarre spiele. Weshalb ich so tue, als ob ich ein Mann sei. Dass ich doch eigentlich ein hübsches Mädchen in einem Kleid sein sollte, das ich nicht spielen kann. Heute, 10 Jahre später, muss Carter längst keine mehr beweisen, was sie drauf hat. Aber auch wenn sich viele Dinge zum Guten gewendet haben, ähnlich klingende Nachrichten kriege sie immer noch. Die Blood Red Shoes versuchen es mit Humor zu nehmen. Wenn wir ein neues Video hochladen, wissen wir schon vorher, dass die Leute Lauras Look kommentieren werden und es bei mir darum gehen wird, wie ich Drums spiele. Aber was Laura eigentlich will, ist jemand, der sie als Gitarristin ernst nimmt. Und alles, wonach ich mich sehne, ist, dass mir jemand sagt, dass ich hübsch bin. Christoph Reimann hat die Blood Red Shoes getroffen. Get Tragic heißt deren neues Album.